Es geht los. Ja, guten Tag, dies ist eine Schallfolie. Eine fantastische Schallfolie. Die vierte Dimension. Das ist der Name der Schallfolie. Nicht der Schallfolie, sondern der LP, unsere LP, die Anfang November erscheinen wird. Die vierte Dimension. Ist aber hier nicht zu bewerben. Nee, wollen wir mit dieser Schallfolie auf keinen Fall machen. Es geht nicht um die LP, MC, CD oder nicht MD. Nicht mit dieser Schallfolie, hä? Es geht auch nicht um Textblätter, um Bilder, um Fotos. Um noch mehr Songs. Um all diese guten Dinge, die auf dieser Schallplatte enthalten sind. Es geht hier nur um die vierte Dimension. Und um nichts anderes. Aber nicht um die Fernsehsendung. Die Fernsehsendung Samstags. Auf Premiere. Die vierte Dimension. Unkodiert. Für jedermann zu sehen. Richtig, jeden Samstag. Wollen wir hier nicht bewerben. Darum geht's hier nicht. Es geht da nicht drum. Hier spricht auch kein Mensch von irgendeinem Fanclub. Vom fantastischen Fanclub. Nö. Rheinsburgstraße 9 in 70178 Stuttgart. Wo ihr hinschreiben könnt, und er schreibt dann auch zurück. 70178 Stuttgart. Soll hier aber nicht beworben werden. Nein. Rheinsburgstraße 9. Richtig. Gibt's ein Fanclub-Magazin übrigens? Es gibt sehr viele Informationen dort. Ja, aber geht nicht drum hier. Keine Werbung dafür, keine Werbung. Nein. Auch keine Werbung für die Tour. Die vierte Dimension. Der Titel der Tour, die nicht beworben wird. Nee. Die dennoch ziemlich weggespaced. Abgefahren. Mit einer neuen Show. Mit einer neuen durchgeknallten Show. Neuen durchgeknallten Live-Show, Jungs. Durchgeknallten Live-Show, Jungs, Mädels. Und die hier nicht beworben wird. Nee, darum geht's hier nicht. Die Tourdaten sind 29.11. Lichtenfels, 30.11. Fürth, 1.12. Aschaffenburg, 2.12. Düsseldorf, 3.12. Siegen, 4.12. Dortmund, 5.12. Magdeburg, 6.12. Berlin, 9.12. Ulm, 11.12. Freiburg, 12.12. München, 15.12. Trier, 16.12. Köln, 18.12. Kassel, 19.12. Fulda, 20.12. Bielefeld, 21.12. Hamburg und 23.12. in Stuttgart. Aber darum geht es hier nicht. Nein, darauf kommt es uns nicht an. Es geht uns da nicht drum. Es geht um die vierte Dimension. Das ist mehr. Genau, die vierte Dimension. Es geht um alle. Das geht weiter. Die Dimension. Es geht um euch. Wir kommen zu euch. Vier. Es geht um uns. Dranbleiben. Die vierte Dimension. Es geht um Thomas. Seid ihr da? Die vierte Dimension. Es geht um Smudo. Wir warten. Vier. Es geht um Andi. Willkommen. Dimension. Es geht um DJ. Oh ja. Sie ist überall. Die vierte Dimension. Sie umgibt uns. Sie ist hier. Sie durchdringt uns. Sie hält die Galaxis zusammen.